Ja, dieses hier, das ist mir kurz vom Stream noch untergekommen. Das ist hier sehr interessant, denn in dieser Antwort der Bundesregierung hier ist quasi komplett aufgelistet, was im Zuge von Demokratieleben alles unterstützt wurde in den letzten Jahren. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Also Oh Gott. sowohl die einzelnen Vereine und die Projekte als auch einzelne Publikationen, die herausgegeben worden sind. Also hier geht es erstmal um die ganzen, hier ist aufgeschlüsselt nach Landkreisen, wo die Leute halt ihren Sitz haben, die Projekte. Das Warum ist sind nicht die ganz Zahlen denn so interessant, das ist groß? halt überall in Deutschland halt irgendwas. Und Donnerst in jedem Landkreis 50 bis 80.000 Euro in so Projekte. na, eher 100.000 Euro, so wie es aussieht, Fördersumme 2017. ja, Als hätte es die Gießkanne 2017. mal für alle 100.000 gegeben, bis auf Klar. halt ein paar kleinere. Deswegen ist das ja auch so ein 100-Millionen-Ding, ne? 104,5 Millionen. Ja. Krass. Steht ganz oben. Hätten wir das Geld nicht irgendwie eher, ich weiß nicht, in so Türkischer Obdachlose Akademiker reinstecken Verein können, in Ravensburg. Bildung? Alevitischer Bildungsverein. Ja, es wird gleich noch besser aufgelistet. Also wir führen eine ganze Menge Vereine, die davon leben, Ja, zu vor leben allen scheinen. Dingen jede Menge Religionszeug ist auf jeden Fall dabei. Evangelisches Dekanat Alsfeld, Kinderschutzbund. Na gut, da wurde jetzt wirklich sehr viel Geld reingesteckt. Meine Frage ist jetzt, wo ist das Resultat dazu? Was haben die erreicht damit? Naja, Wo ist die Million hin? dass es nicht noch mehr Nazis gibt, halt. Nee, aber 100 Millionen. das ist ja doch eigentlich das Gegenteil von dem Narrativ, was doch gesagt erzählt Wenn wird. wir das Geld nicht zahlen würden, würden da überall Nazis wachsen und keiner würde die zurückschneiden und dann nach ein paar Jahren hast du wieder einen, der rumkreischt. Rechtsextremismus und Gender. Oh, Antonio. Ja, jetzt geht's richtig gut los, auf jeden Also, guck mal, Fall. mir fällt da die Simpsons-Folge ein, in der die Stadt Springfield von Tigern bedroht wird und von Bären. Und Lisa zu Homer sagt, guck mal, ich habe einen Stein, der Tiger vertreiben kann. Siehst du hier irgendwelche Tiger? Er sagt nein. Und dann will er den Stein kaufen. Also, weil, ja, ich, keine Ahnung. Rechtsextremismus und Gender, wenn ich das schon lese, ja, 219.000 Euro. 300.000 Euro. Oh, jetzt Insgesamt sag mir nicht, wie. Nein, 720.000 Euro in 3 Jahren. ich brauche das in meinem Gehirn, dass ich nur 219 sage. Wenn ich das zusammenrechne, dann kriege ich nervlichen Ausnahmezustand. Ich muss dann gleich Bier hochholen Ich gehen. finde die Idee ganz lustig, dass der ja über die Jahre 2015 waren es 219.000, 2016 waren es 200.000 und dann 2017 300.000 Euro. Dann denke ich mir, okay, cool, du hast dann 219, dann 200 und dann wurde halt einfach 19.000 weniger ausgezahlt in 2016. So, waren die Ja, nicht die haben da gendergenügend? in dem Familienministerium haben die einen Nazimeter und das schlägt an halt. Ja, und das wird dann auf höchst komplizierte Weise in Multiplikator umgerechnet. Und je höher das Nazimeter halt schlägt, umso mehr gibt's. Also hat man Und 2016 weniger Nazis ich gefangen. find's auch interessant, dass man 2015, als die ganzen Flüchtlinge gekommen sind und man ja mit vermehrter Nazi-Aktivität rechnen kann, nicht mehr Geld in die Hand genommen hat in 2016. Aber im Wahljahr dann, 2017, da ist man plötzlich überall mit Längen weiter dabei. Die Das finde ich sehr interessant. Bundesvereinigung Transsternchen e.V. Ja, und das ist da schon mal eine Warnung, dieses Wort Empowerment kommt in diesem ganzen Pamphlet hier ja ganz oft vor. Also Empowerment macht hier irgendwie jeder. Trigger Warning, Super, Empowerment. mit so viel Geld könnte ich auch mich selber zumindest empowern. Ein Ich Jahr lang, glaube ganz, ganz sicher. Naja, auch. aber die unterschiedlichen Beträge sind ein bisschen ätzend. Also ein bisschen Planungssicherheit wäre schon wahrscheinlich schöner für die einzelnen Beteiligten. Das, wenn sie wüssten, sie haben jetzt irgendwie keine Aufträge mehr in Zukunft. Empowerment von schwarzen Menschen. Empowerment für lesbische, Ja. schwule, bisexuelle. Bundesfachstelle linke Militanz. Ah ja. Wo bleibt eigentlich Ja, vor allem, Empowerment für weiße Männer? das ist Göttingen auch noch, die Bundesfachstelle Linke Militanz. Und Göttingen erscheint Das ist ja mir super. Das ist schon. ja echt klasse. Da sind die gut aufgehoben an der Uni. Diversity und Antidiskriminierung im frühkindlichen Bereich. Ja, die Dreijährige und Vierjährige, die muss jetzt mal endlich durchgegendert werden, weil Gründe. Ja. Guck mal, da wurde Geld gegeben für Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft und für Rechtsextremismus und Familie. Wisst ihr, der Witz ist, in den USA schreien sie alle rum, dass die SJWs genauso Kacke an den Unis durchgeboxt haben, und dort hat man Bewusstsein dafür, dass es einen Haufen Probleme gibt. Hier in Deutschland frisst sich das bereits so weit durch den Staat, durch das direkt Steuergelder reindonnerst ohne Ende, dass du in den verschiedenen Kreisen Vereinigungen hast, und hier sagt man, hier ist alles halb so wild, alles nicht so schlimm. Hier, das ist alles Steuergeld, was man für ordentliche Sachen rausdonnern könnte, anstatt frühkindliche Antidiskriminierungserziehung. Meine Fresse, Alter. Was ist denn das? Prävention von Islam- und Muslimfeindlichkeit sowie Empowerment von Betroffenen. Wie wäre es, einen Fonds aufzumachen für Leute, die eben Opfer sind von so Terror im Namen vom Islam? Wie wäre es damit? Weiß nicht. Ich glaube, die sind eher betroffen als irgendwelche Leute, die da sich freiwillig entscheiden, immer noch bei der Religion zu bleiben. Und die hatten wir ja auch schon mal hier mit diversen Sachen, die junge Islamkonferenz. Interkulturelle Öffnung der Institutionen. Empowerment von MigrantsternchenInnen. Das Lustige ist ja, dass die MigrantInnen ja in den meisten Fällen genauso homophob, transphob, intolerant sind gegenüber anderen wie ihre Männer auch. Und dieses Ding von MigrantInnen, also nee, komm. Der YouFuck e.V. ist auch YouFuck e.V. YouFuck e.V. Also. YouFuck e.V. ist Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus. Und da gibt es sogar Dossiers raus. Die haben gelernt, wie man PDFs erstellt. Dafür sollten wir 100.000 Euro ausgeben. Kriegen die auch Geld für. Garantiert tauchen die nachher in der Liste von den ganzen PDFs noch auf, weil, wie gesagt, die haben hier die Sachen auch aufgeschlüsselt. Wie errechnen sich diese Summen? Umgang mit Antisemitismus und Empowerment der jüdischen Minderheit. So, nee, irgendwelche Centbeträge drin und ganz viel 88 drin. Das ist ironisch. Das ist Nazi-Zahl. Ganz viel 88 drin. Welche Gründe? Das haben sie zum Glück nicht beantwortet. Aber ist das nicht irgendwie eine Bevorzugung von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft? Ja. Könnte man so sehen. So, gut, nur aufgrund von ihrer Ideologie oder ihrer Hautfarbe? Identitätspolitik. Staatlich sanktioniert im 100-Millionen-Bereich. Aber wir haben in Deutschland kein Problem mit SJWs. Sie sind hier nicht so einflussreich, weil wir geben ja nur 100 Millionen Euro dafür aus. Für Empowerment. Und hier kriegt die Amadeo nochmal Geld, oder was? Aus einem anderen Topf. Ja. Ist nicht zu fassen, ey. Ja, die machen doch auch Jugendarbeit. Das ist dann die Gamergate-Broschüre, wo sie davor warnen, dass Gamergate Hasssprache Level 8 ist. Genau, dass man, um die Gaming-Kultur zusammenzuführen, doch seinen eigenen Server aufmachen soll, wo die Nazis nicht reinkommen. Ah, sehr gut. Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung, Israel-Kritik und Jugendfeindschaft, Präventionsangebote gegen alle Formen von aktuellem Antisemitismus und Genital Mutilation, ne? GMF, oder? Das ist es ja, oder? Das ist GFM. Ah, GFM, ja, sorry. Ja. Das könnte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sein. Shalom, Salam, wohin? Guck mal hier, die Rechten von den Katholiken schreiben nicht dazu, ob sie rechten oder linken Extremismus meinen. Und ich verwende das Wort Tacheles, und ich habe das Wort Tacheles auf der Seite gesehen von Nazi-Worten. Die können sich aber auch echt nicht einigen, ne? So, was darf man jetzt sagen, was darf man nicht sagen, was darf man nur Dienstag sagen? Nein, das weiß ich nicht. Aber Tacheles ist ein jiddisches Wort. Also wenn wir das machen, ist es okay. Das beendet die Diskussion dazu. Aber echt, der Kontext entscheidet. Ich finde es irgendwie ironisch, dass die DTIP Hamburg und Schleswig-Holstein einen Projekttitel Mein Weg genannt hat. Ihr habt alle nur denselben Weg, der euch von Allah gegeben wird. Ihr habt keinen eigenen Weg. Ihr habt einen Gottesplan. Ja. Ich freu mich so darauf, wenn der Verfassungsschutzbericht rauskommt, wie viele von diesen Organisationen in Kontakt mit staatsgefährdenden Aktivitäten kommen werden. Da freue ich mich schon drauf. Wo man dann wieder feststellt, ups, wir haben einer verfassungsfeindlichen Organisation Geld gegeben. So ja. Wie DITIB, Hamburg und Schleswig-Holstein? Ja, so in etwa. Hier, Larette, Vernetzung und Integration. Wir hier, kein Platz für Muslimfeindlichkeit in Europa, Migrantenorganisationen im Dialog. Ja cool, wenn ihr hier seid, dann habt ihr euch doch auch irgendwie hier zu integrieren, oder? So, euch weiterzubilden, ja, weiterzubilden. Also, kann jemand den Russen-Nazi ausschalten? Ja, okay, sorry, okay, ja, okay. Hey, wie viele Gruppen mit muslimisch gibt es hier eigentlich? Warum gibt es eigentlich nicht von Südkoreanern eine Gruppe, die da lautet Projekttitel, warum wir einen hohen Bildungsabschluss haben, höher wie der allgemeinen Bevölkerung? So, warum hat man dafür keinen Extraverband? Warum muss man das fördern, dass man nicht abfällig gegenüber Gruppen ist, sind, die sich nicht eingliedern wollen in die Gesellschaft. Dann haben wir die Freiheit nicht annehmen wollen. Das sind so total skurrile Sachen drin. Roma-Respekt, Lokalrecherche und Empowerment. Empowerment, immer Empowerment. Empowerment für alle, außer für weiße Männer und für Christen. Nee, die nicht. Doch, Christen. Also wenn wir jetzt wirklich die ganze Liste durchgehen, muss ich doch wirklich mal sagen, es gibt bestimmt einige Dinge dabei, die auch durchaus sinnvoll sind. Nein. Dann gibt es einige Dinge dabei, die nicht unbedingt ihre Aktionen so fahren, wie sie sich eigentlich nach außen hin präsentieren. Und dann gibt es halt welche, die das halt wirklich ausnutzen für irgendwelche politischen Sachen und so. Ja, und ich kann mir jetzt wirklich nicht, also wenn ich mir die ganze Liste hier angucke, ich habe die mir alle nicht angeguckt. Wir kennen da die üblichen Verdächtigen, die immer auch mal wieder hier besprochen werden. Aber ich kann jetzt auch nicht allen unterstellen, dass die scheiße sind. Ja, also es sei denn, einer von euch hat die Liste komplett durchgearbeitet. Ja, habe ich. Okay, Hashtag not all, wie auch immer. Türkische Gemeinde Baden-Württemberg. Andrei ist anders und Selma liebt Sandra. Kultursensible sexuelle Orientierung. Das finde ich ja schon fast einen von den vernünftigen Sachen. Das ist doch haram. Ja, aber genau darum geht's doch. Den Leuten zu sagen, nur weil ihr das haram findet, ist das halt bei uns trotzdem so. Und du musst dich damit irgendwie auseinandersetzen und zwar nicht auf gewalttätige oder abwertende Art und Weise. Miso, MSO inklusiv. Okay. Mann, was ist denn das? Oh Gott. So viel Geld. Echt. Die Weltraumaffen wären zu haben für 1 Million. Ja? Nochmal so als Tipp. Aber ich fände kein Sternchen Genderstern, wenn ich Hetze betreibe. mein Hass gibt's nur ohne. Oh Gott, ey. Endknotenpunkt. The left-hand girl. Was ist genderreflektierte Rassismusprävention und warum bekommt das 100.000? Leute, das ist Kollegos überall. Was auch immer das ist. Wieso? Was ist genderreflektierte Rassismusprävention? Was soll das sein? In meinen Augen, also von den Überschriften her, liest sich das 85% wie irgendwelche Fantasiekonzepte, die einfach nur für kleine Gruppen da sind, so an Klicken, die sich einen Einfluss ergattern wollen, wo du dann einmal im Jahr in eine Schule gehst, für eine Stunde zu einer Klasse sprichst und der Rest einfach nur ein paar Flyers sind und ein Büro, was besetzt ist, wo man sich um nichts kümmert. So sieht's für mich aus. Das mag vielleicht zu böse sein von der Einschätzung her, aber wenn ich schon Gender-Sterne in der Überschrift sehe vom Projekttitel, denke ich mir einfach nur, ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Ihr tut die Tetanstrahlung messen von eurer Umgebung. Ja, die Titel sind so, dass sie die entsprechenden Töpfe aufmachen bei den Städten und beim Land und so, wie beim Ministerium. Ja, ich erinnere nochmal daran, dass diese Gender-Perspektive ja auch in diesem Papier, das hatten wir uns mal angeguckt, das war ja quasi verpflichtend. Also Wenn man sich da bewirbt auf irgendwas, dann war das ja einer von den Punkten, die man da erfüllen sollte. Genderperspektive. Also das, was ich einigermaßen interessant finde und okay finden würde vom Namen, ist Jugend für Vielfalt, argumentativ stark gegen Rassismus und Diskriminierung, mit 40.000 halt in 2017 gefördert. Aber dann frage ich mich, okay, gut, was sind Ihre Definitionen von Rassismus? Was sind Ihre Grenzen? Was ist Ihr Verständnis von Sprache? Und wie sehen Sie das alles? Aber das ist was ganz anderes dann. Die Liste ist noch sehr lang. Wollen wir die wirklich komplett durchgehen? Oder kommt da noch was ja. Interessantes? Antidiskriminierung als aktiver Kinderschutz in der Kita. Ja, wo dann der Zweijährige zum anderen Zweijährigen sagt, ja, du, keine Ahnung, du Kartoffel. Und der andere sagt, du Schlitzauge. Dann stehen die Betreuerinnen da und sagen, wir brauchen jetzt eine Intervention. Und dann bestellen sie einen Fachbeauftragten. Es kostet 460 Euro die Stunde. Und dann schreiben sie darüber einen 12-seitigen Rapport, den sie ihren Gender-Go-Beauftragten weiterleiten. Es ist wirklich wichtig, das alles so durchzugehen, selbst wenn wir nicht auf alles eingehen, aber einfach um zu sehen, dass so das Ausmaß sich mal vor Augen zu führen. Es wäre mal lustig, dass sich jeder einen Kasten Bier holt und wir einen 8-Stunden Stream machen, wo wir uns jedes einzelne Ding angucken. Und einfach gucken, wie weit wir in 8 Stunden kommen. Ich weiß nicht, ob das am 1. Mai. Wir könnten daraus einen Spendenstream machen und dann bekommen wir bestimmt so 20 Cent zusammen. Und dann kaufen wir dem Drachenlord eine neue Grafikkarte. Ja. Drachenlord ist, by the way, auch so ein Nazi-Wort. Okay, das war auch auf der Liste. Grafikkarte, glaube ich, auch. Ist ja Teil der PC. Ja, aber, Race. Guck mal da, Deutsch Plus kam jetzt auch schon ein paar Mal vor. Das ist dieser Verband, der als Lobbygruppe für Ausländer irgendwie sich in der Wirtschaft durcharbeiten möchte. Deutsch Plus e.V., Initiative für eine plurale Republik, wo du dann überall die Sub-EVs hast. Also wir hatten Deutsch Plus schon mehrfach. Ja. Also. Und was mir auffällt, ist, wie oft irgendwas mit muslimischen irgendwas dran steht. Mit aller Liebe ich zum Islam, aber ich... Warum ist es so, dass in allen anderen migrantischen Gruppen das irgendwie mit der Eingliederung, Integration in die Gesellschaft funktioniert und bei Muslimen das halt irgendwie irgendwo auf der Strecke bleibt? Und man dann aber gleichzeitig hier hunderte von Dingern hat, die irgendwas bewirken sollen und man aber nichts davon merkt. So, ich verstehe es nicht. So. Der Abdul Samad hat alles schlimme Fragen, Abel, hör auf zu fragen. Der Abdul Samad hat da erst ein Buch wieder drüber geschrieben, wie schlecht es um die Integration von Muslimen aussieht. junge Muslime aktiv für Demokratie, you mad? You mad, bro? Ach, in Mannheim, das ist auch nah an Heidelberg. Wie kann man denn sich dafür melden, dass man mal gefördert wird vom Staat? Vor allen Dingen. Ja, Gender-Aspekte brauchst du vor allem. Ja, ich bin Transgender. Haben wir noch mehr Minderheiten? Ich bin Transtrender. Transtrender? Ich bin ein weißer alter Mann. Das zählt nicht. Das geht nicht. Da musst du noch an dir arbeiten. Also. Heterosexuell? Cis? Ja, das ist schlimm. Das braucht keiner. Ich bin 2 Meter großer Japaner. Das ist cool. Dann bin ich auch ein 2 Meter großer Japaner. Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin e.V. Was machen die? Kaffee-Treffen und nur so gute Dinge auf Raum. Jeden Fall. Nur gute demokratische Dinge. E.V. Weißt du, Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin e.V. Open Doors, Open Minds, Demokratieförderung durch Integration in der Arbeitswelt. Was? Echt? Ja. Open gut. Doors, Open Doors, Open Minds, Open Brass, Open Panties. Mach meinen Kumpel nicht an für Gleichbehandlung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Ja, die gibt es aber schon 100 Jahre. Die sind schon richtig alt. Opferperspektive e.V. finde ich auch gut. Die hat nur 1.000 Euro bekommen, das ist schon ein Opfer. Aber nicht hier Profi-Opfer, Abo und so weiter sagen, ne? Das ist Nazi. Ich bin Opfer Level 7. Bertelsmann-Stiftung. Kriegt 68.000 Euro. Als wenn die nicht genug Kohle hätten. Warte. Sehe ich da gerade so 1,2 Millionen? Demokratiebildung durch Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita. Qualifizierungsangebote. Die möchten schon in der Kita den Kindern beibringen, dass sie bei allem sich irgendwie mit einmischen können. Und da genau dabei kommen diese unerträglichen Kackbratzen raus, die ja, heute nicht verstehen, wenn mal was nicht nach ihrer Pfeife geht. Zentral. Ich glaube nicht, dass sie das so meinen. Ich glaube eher, dass sie das so meinen, so nach dem Motto, ja, hier herrscht Demokratie, also hör mal schön zu. Was wir Evangelisches, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., was heißt hier eigentlich Demokratie und warum liegt hier Stroh? Was ist das für ein Projekt? Ich meine, ich weiß schon, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Zufall, dass die Zahlen dann so aussehen, aber Atid Zukunft 43.333 Euro und 33 Cent. Das sind total seltsame Zahlen. Ja, das ist wegen dem Umrechnungsfaktor vom Nazimeter. Das habe ich dir doch vorhin erklärt. Oh, ja, okay, tut mir leid, ja. Erklären. Islam e.V. Die hatten wir doch, glaube ich, auch schon. Erkleriker. Oh, die waren deutsche Medienmacher. Oh, stimmt, die hatte ich bisher auch vermisst. Gleichstellungsdaten. Erstellung eines Dossiers. Sheroes. Gemeinsam mit Betroffenen gegen Gewalt im Namen der Ehre. Das hört sich ja sogar vernünftig an. Ja, aber wie läuft es unter rechts zusammen? Also, ich komme nicht fit, Alter. Muss doch nicht, ist schon okay. Leg dich hin, schlaf dich aus, weißer Mann. Leg dich sterben, lacht. Die zählen eh nur. Also, das ist uninteressant. Es wird alles mit dem Nazimeter gemessen und dann gibt's Geld. Guck mal, die Webseite von der A-Stiftung hatte ich noch gar nicht. Civic. Fahren die alle Honda oder was? Wahrscheinlich. Dafür geht das Geld auch drauf. Oh Gott, Love Storm, das war auch so eine Kacke, wo wir letztens drüber berichtet hatten. CivicNet ist nicht erreichbar. Finde ich klasse. Ja, siehst du mal, das ganze Geld ist da rein. Da haben auch erst letztes Jahr, Euro. Wir haben so letztes Jahr so viel Geld für gekriegt. Ja. Das ist dieses Jahr nicht mehr erreichbar. Ist auch okay, glaube ich, weil es hat den Frieden ja schon Scam hergestellt. Ja. Die Guten können niemals Fehler machen, denn es sind die guten Leute. Gut.org zum Beispiel. Also FGM würde ich meine Organisation aber nicht nennen. Zivilgesellschaftliche Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und für positive Meinungskultur im Netz. Habt ihr es verstanden? Positiv. Ja, ich gehe zu gut.org, Alter. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt Krebs besprechen möchte? Es gibt wenig positive Aspekte in Sachen Krebs. Dann gehst du zu Kubus e.V. und die erklären dir, dass dein Hass ein Handicap ist. Für 100.000 Euro. Kann mal jemand schauen, ob das von Landesarbeit... Democratic Meme Factory, oh mein Gott. Nein. Ah, das kenne ich. Die kenne ich. Die haben auch einen Twitter-Account. Ja, für Bullshit. 42.000 Euro für vollkommenen Bullshit. Guck mal, da drunter ist, glaub, einfach nur ein Witzname. Da, Punkt, Gegenpunkt, Rede. Auch die Namen für diese Sachen werden immer skurriler. So, denen gehen irgendwie entweder die Ideen aus oder die merken einfach, die bekommen so viel Geld, dass sie das einfach machen können. Hier, Open Knowledge Foundation Deutschland. D3MOKR 4713. Oh. Demokratielabor bekommt 637.000 Euro. Ach du Scheiße, mit dem Namen. Was ist, wenn du einen Namen einreichst, der einfach leer ist? Einfach kein Name. 100.000 für den Buchstaben. Da ist die Katze über die Tastatur gelaufen. Das ist das Passwort, was alles zum Einschluss bringt. Schon wieder. Ufo ist wieder da. UFOG ist wieder da. Die Steigerung ist grober. Ich glaube, das ist interessant hier. Oh ja, wie definiert die Bundesregierung den Begriff der Hassrede und der Hetze? Auf welcher Grundlage erfolgen diese Definitionen? Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben werden unter Hassrede und Hetze unter anderem die bewusste Herabsetzung und Bedrohung bestimmter Menschen und Menschengruppen in Wort, Bild und Ton aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Minderheit sowie alle Ausdrucksformen von Hass, die auf Intoleranz gründen, Hass propagieren, dazu anstiften, Hass fördern oder rechtfertigen, verstanden. Diesem Verständnis liegt eine Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates zugrunde, wonach der Begriff der Hassrede jegliche Ausdrucksformen, welche Rassenhass, Fremdenfeindlichkeiten, Antisemitismus oder andere Formen von Hass, das ist überall Hass, meine Fresse, die auf Intoleranz gründen, propagieren, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen, einschließlich der Intoleranz, die sich in Form eines aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus, einer Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, Einwanderern und der Einwanderung entstammenden Personen ausdrücken. Was sind Einwanderung entstammende Personen? Die sind hier doch dann Einwanderung entstammende Personen angekommen. Kinder von Leuten, die hier eingewandert sind. Kinder von Leuten, die hier eingewandert sind, ja. Du bist durch eine der Einwanderungen entstammende Person. Ich bin durch Geschlechtsverkehr entstanden, okay? Ich durch Einwanderung. Mann. Ja, das ist auch eine Form von Einwanderung. Aber ständig immer wird da dieses Ding gepusht von Minderheiten. Ständig. Dabei sind so rationale Diskurse, Objektivität, Positivismus ein recht neues Ding im Vergleich zu all den ganzen Kriegen, die im Namen von irgendwelchen Göttern und Religionen geführt wurden, die wir schon immer hatten. Ja, das sollte man doch als Minderheit anschauen, oder? Niemand geht hin und hetzt jetzt irgendwie und meint, es wäre okay, gegen Asiaten zu hetzen. Die sind irgendwie so auf dem Planeten die größte Gruppe. Nö, es geht immer nur regional. Aber dann schön erzählen darüber, dass man gern mal europaweit machen würde oder global sogar, ja. Ja, toll, dann schaust du dir nur einen kleinen Fleck an, sagst aber, du bist gegen Grenzen, fasst aber deine Grenzen so zusammen, dass du dennoch das machen kannst, was du willst und deine Politik so betreiben kannst. Kulturmarxismus, fuck me. Herr Bock. So sieht's aus. Kann doch nicht sein. Nein, die kleinste Minderheit ist Individuum, fertig aus, alles andere ist Bullshit. Aber ist es nicht auch so, dass wir jetzt eigentlich nur die Frage atomisiert haben? Also vorher war die Frage, was ist Hassrede? Und jetzt ist halt die Frage nach diesem Paragraphen, den wir gelesen haben, ist die Frage, was ist Hass? Ja. Super. Also da wird auch wieder nicht klar gesagt, was ist. Weil man könnte ja auch die Aktionen der Antifa da ganz klar zum Beispiel drin sehen in dieser Definition. Man könnte auch ganz klar ihren eigenen Hass gegenüber Rechten, so einer ganzen politischen Gruppierung einfach zusammenfassen und sagen, das ist Hass. Das Ding ist halt auch antimuslimischer, also Hass gegenüber Muslimen. Ja, es tut mir leid, Al-Nusra, Al-Qaida, Islamischer Staat, wenn es solche Gruppen gibt, die große Wellen in den Medien machen, sowas mag halt niemand. Sorry. Also, und wenn man dann 30.000 Kämpfer hat, die aus dem Westen halt in den IS reißen, ist das halt irgendwie richtig scheiße. So, da kommt halt auch irgendwann einfach so ein Gefühl auf, wo man sagt, Leute, was ist bei euch los? Das ist nicht böse gemeint, sondern einfach nur, Leute, was ist bei euch los? Ja. Und was ich hier echt auf der Liste vermisst habe, ich habe wirklich gehofft, das würde kommen, vor allem, weil es da ganz viel um Islam ging. Ich hoffe, es würde mal eine Initiative geben auf der Liste von, also für Ex-Muslime, für Leute, die wegen ihrem Austreten aus einer Glaubensbekennung, die das mit Tod bestrafen würde, ausgetreten sind und dann ja eine Infrastruktur aufgebaut bekommen und finanziert bekommen vom Staat. Da wäre ich noch eher dafür. Ja, atheistische Muslime, Ex-Muslime, so irgendwie was. Nee, aber man hat nur Gender, Sternchen, Muslimfeindlichkeit e.V. Ja. Wow. Und da weiß man auch schon, was in den Konzepten drinne steht. Kulturmarxistisches, der Westen ist dran schuld, ihr seid alles komplett, alles ist in Ordnung, der Rest der Welt muss sich ändern, dann ist alles gut. Ja. Warum wird darüber nicht berichtet? Warum hört man da in den großen Medien nichts darüber, wie viel Geld für was ausgegeben wurde, besonders wenn es so flächendeckend eindeutig ein bestimmtes ideologisches Lager betrifft? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, irgendwie 1 Million Euro auszugeben an Fördermitteln gegen eine bestimmte Form oder gegen bestimmte Ideen hat schon einen ziemlichen Hass, der da mitschwingt, oder? Das ist ein bisschen härter, als wenn da jemand sich mal im Internet ausspricht oder in der Kneipe oder mal so hier und da mal was erwähnt und erzählt. Immer diese Leute. Wir sollten der Amadeo Adorno Stiftung eine E-Mail schicken und sie um Auskunft bitten, warum sie seit vielen Jahren so stark gefördert werden. Ja, aber hier steht es doch. Die Frage ist, warum, welche Gründe sprechen dafür, die zu fördern? Und die Gründe sind, wir fördern die Amadeo Adorno Stiftung. Sie ist etabliert und zuverlässig. Sie ist gut, wir fördern sie. Stellen Sie bitte keine weiteren Fragen. Es ist halt wirklich echt traurig, weil diese Art von Argumentation würde nirgends sonst funktionieren. Aber wenn du bei der richtigen politischen Gruppe dabei bist, wenn deine Gesinnung stimmt, wenn deine Haltung richtig ist, dann kommst du mit doppelten Standards schon zurecht. Das Problem ist nur daran, dass diese Standards voll niedrig sind und deswegen dann Leute an Hebeln stehen, die inkompetent sind, diese Hebel zu bedienen. Meine Frage ist jetzt, wir würden jetzt nicht irgendwie Ärzte weiter praktizieren lassen, wenn sie unfähig sind, Ärzte zu sein und ihren Job zu machen. Warum sollten wir dann diese Leute auch so weiter unterstützen und erhalten? Die können sich nicht mal wirklich hinsetzen und sagen, dass Hate Speech nichts weiter ist als generische Blasphemie, wo du ein totalitäres Werkzeug aufbaust, um Ideen zu verhindern, damit du leichter teilen und regieren kannst. So, das ist doch keine Freiheit, Mann. So. Ja, das finde ich gut. Gott hat uns nicht... sorry, Chris, ja, lies mal vor. Ja, schön verrücktes Zeug, so Fußgängerzone-Level ist das wahrscheinlich, Demokratie-Leben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Finde ich super, dass für sowas Steuergelder draufgehen. Das klingt wie ein Luther-Zitat oder irgend so. Ich will die Wahrheit. Das ist hier Jack Nicholson. Und zwar sofort. You can't handle the truth. Ach, Geflüchtete. Gerne. Gemeinsam kochen, Demokratie leben, Gender und Islam in Deutschland. Und das ist auch nur etwas, was in Deutschland existieren kann, denn in Ländern, in denen Islam praktiziert wird, wird alles, was mit Gender zu tun hat, einfach verworfen, buchstäblich, vom Dach. So. Hate speech against refugees! Also kann man da nachlesen, was die gängige Form von Hate speech ist mit so zu refugees? Ihr könnt mir doch nicht wirklich sagen, dass sie da hingehen und sagen, dass refugees überhaupt kein Hate speech erfahren dürfen, oder? Ja, die dürfen schon, aber halt nicht von Rechten. Ja, aber das ist dann ja eigentlich eine Bevormundung aufgrund dessen, dass sie Migranten sind. So eine Unterstellung, dass man hingeht und sagt, ihr als Gruppe, ihr seid Migranten, ihr könnt da, ihr habt da Schwierigkeiten mit Hate Speech, ich muss euch helfen. So ein White Knight. Oh, das aber ist hier doof. Safe Space, ne, das ist ein rechter Begriff, habe ich gerade gelernt. Ja, cool, dann ist ja meine Seite Safe Space ja auch ein Nazi-Lager, meine Fresse. Das ist aber auch ein Safer Space. Also, ja. Das ist die. Ja, dann ist ja okay, ne? Noch viel rechter. Ist das bei der Beine im anderen Artikel, der Begriff tatsächlich? Ja. Was macht was? Was macht was? Was macht was? Was macht was? Was macht was? Was soll ich denn da sagen? We are part of culture. LGBTTIQ Sternchen. Ja, mit IQ haben die nicht viel am Hut. We are Borg. Deutschland, wie hast du es mit dem Islam? Nicht so gut. Obwohl, in bestimmten Zeiten gab es da schon eine ganz warme Beziehung zwischen Deutschland und Islam. Nee, Mann. Muss nicht sein. Oh je, kommen noch mehr. Oh. Die Liste hat aber schon ein Ende, oder? Irgendwann. Ja. Hass via Hashtag. Offensive Nummer 2, Offensive Nummer 3. Was ist mit Offensive Nummer 1 passiert? Tut mir leid. Da gab es noch kein Geld für. Der Angriff Steiner war ein Befehl. Ein Befehl. Ich habe ganz allein auf mich gestellt. Nazi-Sprechmann. Die dritte Essener Demokratiekonferenz, die ist wichtig, denke ich. Was ist das Match? Linksextremismus und linke Militanz im Internet. Angebote wenig jugendaffin. Legitimierung von Gewalt größtes Problem. Was? Die Angebote der Linksextremen sind wenig jugendaffin, oder was? Angeblich. Ich finde den Titel Raum für Gedanken ganz toll, weil du dann nicht wirklich einen Raum schaffst für Gedanken, wenn der Raum so ein kleines Kämmerchen ist, in das du dich verkriechst.